Krähennest Fraktionspodcast. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Extra Tobi, und ich möchte mich jetzt über das Thema Blitzmarathon mit Dirk Schatz, MDL, unterhalten. Hallo Dirk. Hallo Tobi. Die meisten von uns sind ja Autofahrer, interessiert uns ja brennend. Das sieht ja so aus, dass wir doch hin und wieder geblitzt werden. Ich natürlich nie. Ich halte mich ja immer an alle Vorschriften. Ja, und wenn das, passiert, geht es ja immer darum, um an Verkehrsbrennpunkten entsprechend die Autofahrer zu disziplinieren oder an Schulen. Oder wie sieht es da eigentlich aus? Ja, also zunächst mal, natürlich ist das Messen von Geschwindigkeiten also Aufgabe der Polizei, und selbstverständlich hat sie auch dafür zu sorgen, dass es so durchgeführt wird, um eben halt Rasern Herr zu werden. Das wird auch gar nicht bestritten. Das ist ja in der täglichen Arbeit der Polizei gang und gäbe. Das wird ja auch jeden Tag gemacht. Also fast jeder Polizeibeamte ist schon mal irgendwo blitzen gewesen und macht das auch fast jeden Tag, sage ich jetzt mal so. Die Frage ist halt nur, muss man unbedingt solche großen Sonderaktionen fahren? Und lohnt sich dann das Verhältnis zwischen Aufwand und Erfolg jetzt gerade bei diesem Blitzmarathon? Jetzt muss man ja sagen, dieser Blitzmarathon ist ja auch nur ein Baustein, so wie der Minister immer sagt, diese ganzen Aktionen bremst dich, rette Leben. Nichtsdestotrotz ist gerade dieser Blitzmarathon äußerst personal- und ressourcenintensiv, und da muss man sich halt einfach die Fragen stellen, macht das so Sinn? Und wenn man jetzt sich die Antworten der Anfrage anschaut, dann komme ich ganz klar zu dem Ergebnis, dass das so keinen Sinn macht, entgegen der Aussagen des Ministers. Ja, dann lass mich doch mal eben kurz dazwischen greifen. Du, du bist bekanntermaßen Mitglied des Landtags, und aber in deinem Leben davor warst du ja als Polizist tätig, deswegen weißt du durchaus, wovon du sprichst, und du hast eine kleine Anfrage gestellt, was ja der Anlass unseres Gesprächs ist. Da das vielleicht nicht jeder gelesen hat, wäre es nett, wenn du das nochmal eben anreißen könntest. Ja, es ging also nur darum, ich habe halt im Prinzip bei den kleinen Anfragen, habe ich zwei kleine Anfragen gestellt. Und da eigentlich konkret wissen wollen, wo wurde eigentlich geblitzt? Wo wurde geblitzt? Dann war eine wichtige Frage, was für weitere Unfallursachen gab es neben der Unfallursache Geschwindigkeit noch? Weil also zum Beispiel, wenn ein Unfall passiert und in der Statistik steht, das war die Hauptunfallursache Geschwindigkeit, dann ist es aber nicht zwingend die einzige Ursache gewesen. Da können ja auch noch andere Ursachen hinzutreten, wie zum Beispiel, der ist zu schnell gefahren wegen Alkoholkonsum. Ja. Und dann war noch eine wichtige Frage, wo waren halt die Messstellen überhaupt? Und dann die meiner Meinung nach wichtigste Frage, macht es überhaupt Sinn, aufgrund dieser ganzen Geschwindigkeitsunfälle, die geschehen sind, dann wirklich mit derartigen Blitzaktionen zu reagieren, mit solchen personell aufwendigen Blitzressourcen zu Blitzaktionen zu reagieren. Weil man natürlich schon die Frage stellen muss, ist es so tatsächlich, dass die meisten Unfälle auch wirklich aufgrund von Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit stattfinden oder eben nicht. Und da hat die Anfrage ergeben, dass die meisten Unfälle eben nicht stattfinden, weil die Höchstgeschwindigkeit überschritten wird, die zulässig ist, sondern 3/4 aller Unfälle, die in der Statistik als Unfälle aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit gewertet werden, finden statt, weil eine nicht angepasste Geschwindigkeit vorlag. Da gibt es einen ganz großen Unterschied, nämlich nicht angepasste Geschwindigkeit bedeutet im Prinzip einfach nur, dass zum Beispiel auf einer vereisten Landstraße, obwohl er 100 erlaubt ist, fährt er trotzdem mit 50 noch zu schnell. Das wäre auch dann wäre selbst die 50 wäre eine nicht angepasste Geschwindigkeit und laut dieser Statistik ein Unfall aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit. Und da muss man sich ganz einfach die Frage stellen, diese ganze Aktion Bremst sich, rette Leben der Landesregierung spielt ja im Prinzip darauf ab, und das sagen die ja auch ganz explizit, das Unrechtsbewusstsein der Bevölkerung zu stärken oder halt der Fahrer zu stärken. Wenn ich jetzt aber beispielsweise jetzt mal als wirklich dieses eine Beispiel einen Fahrer habe, der auf einer vereisten Landstraße trotz erlaubten 100, also offiziell erlaubten 100, schon 50 fährt, also wirklich langsam fährt, dann wird er in der Regel überhaupt kein Unrechtsbewusstsein haben, weil er denkt, ich mache ja schon alles richtig. Dass es immer noch zu schnell ist, beruht ja in der Regel dann auf Unerfahrenheit des Fahrers. Und da muss man sich dann ganz einfach fragen, macht das so überhaupt Sinn, diese ganzen Ressourcen einzusetzen? Zumal man auch ganz klar zu dem Ergebnis kommt, dass wenn die das Unrechtsbewusstsein bekämpfen wollen, und da ist überhaupt kein Unrechtsbewusstsein da, dann macht diese Aktion keinen Sinn. Und auch die Polizei, diese Blitzaktionen machen da keinen Sinn. Ganz konkret diese Blitzaktionen. Denn gerade diesen Geschwindigkeitsübertretungen, das sind auch Geschwindigkeitsübertretungen. Also selbst wenn 100 erlaubt sind, ich fahre nur 50, obwohl ich nur hätte 30 fahren dürfen aufgrund der Witterungslage, ist es laut gesetzlicher Grundlage eine Geschwindigkeitsübertretung, rein rechtlich betrachtet. Aber das weiß ich ja nicht. Und das kann die Polizei auch gar nicht kontrollieren. Denn die Polizei kann eigentlich nur messen, da sind 100 erlaubt und der fährt auch 100. Oder der fährt halt schneller als 100. Wenn ich da mit dem Lasermessgerät stehe, fährt er aber nur 50, obwohl er eigentlich nur 30 fahren dürfte, dann muss ich ihn trotzdem fahren lassen. Weil ich als Polizeibeamter kann doch vor Ort gar nicht ermitteln, wie viel darf ich jetzt hier konkret fahren mit meinem Auto, was ich habe. Ich bin ja kein Sachverständiger als Polizeibeamter. Deswegen kann ich ihn nur dann quasi auch wirklich dann ahnden, wenn er schneller als die erlaubten 100 fahren würde. Das tut er aber in dem Fall nicht. Von daher macht das so keinen Sinn. Das bedeutet also, die populistische Forderung von dir wäre sicherlich nicht freie Fahrt für alle, blitzen ist ja doof und wir dürfen so schnell wie wir wollen, sondern wenn du eine Forderung formulieren würdest, die du deinen Fraktionskollegen auch nahelegen würdest, dann wäre das wahrscheinlich, den Blitzmarathon einzustellen, weil das Ziel nicht erreicht wird. Oder wie würdest du das formulieren? Ja, genau, das ist im Prinzip das. Also das Ziel, was damit erreicht werden soll, kann so gar nicht erreicht werden, wie jetzt diese, also meiner Meinung nach, wie jetzt auch dann die Antworten halt von der Kernanfrage offenlegen, weil eben gerade die meisten Unfälle, die aufgrund von Geschwindigkeit passieren, durch diesen Blitzmarathons halt oder überhaupt durch Blitzaktionen gar nicht geahndet werden können. Weil diese Autofahrer in der Regel gar nicht so schnell fahren. Und das ist halt das Problem. Und da haben wir aber halt wirklich einen ganz, ganz großen, massiven Ressourceneinsatz und das lohnt sich einfach nicht. Und deswegen ist es einzustellen. Da muss man einfach gucken, kann man nicht vielleicht auch dann die finanziellen Ressourcen, die halt da dann entsprechend aufgewendet werden, besser einsetzen in anderen Bereichen, im Bereich der Aufklärung, gerade bei Jungfahrern zum Beispiel, etc. Jetzt hast du mir gerade schon die Frage beantwortet, die ich stellen wollte. Ich wollte gerade sagen, Piraten haben ja die Eigenart, gute Dinge auch als Opposition als gut zu bewerten. Und es geht nicht darum, einfach nur dagegen zu sein, sondern du hast auch sicherlich Vorschläge, wie man dem Herr werden kann. Und damit hast du es gerade schon beantwortet. Da gibt es durchaus sinnvollere Wege, als dieses Geld den Leuten abzunehmen für ein Ziel, was ohnehin nicht erreicht wird. Ja. Also wie gesagt, also man darf natürlich nicht vergessen, wenn man jemanden erwischt und der fährt zu schnell. Also ich, als Polizeibeamter wird jemand, also es ist ja nicht Blitzen, eigentlich ist es ja Lasern, wenn die Polizeibeamten das machen. Also der wird dann mit Laserinstrument erwischt, der fährt zu schnell, dann gehört das natürlich geahndet und dann muss auch ein Bußgeld her. Man muss sich aber auch immer die Frage stellen, lohnt sich das? Ist ein Einsatz von so vielen Ressourcen und so vielen Beamten überhaupt verhältnismäßig? Und dann kommt man hier einfach zu dem Schluss, nein, ist es nicht. Denn demnach fahren da zwei Leute zu schnell, hat aber eigentlich nichts mit den Unfällen zu tun. Folglich lohnt sich's wiederum nicht. Ja, das hat schon mit den Unfällen zu tun. Die fahren aber auch halt auch schon, die fahren ja schon. Das muss halt wieder differenziert. Die fahren schon zu schnell tatsächlich, aber eben nicht schneller, als sie eigentlich dürften laut dem Verkehrsschild, was da steht. Ja, wie gesagt, dieses Beispiel gerade auf der vereisten Landstraße. Nee, ich glaube, das ist auch durchaus verstanden. Ja, und natürlich dann, was aber auch noch sehr interessant war, war dann also die Verkehrsunfallstatistik 2011 hat halt ganz klar offengelegt, dass 2/3 aller Unfälle mit Todesfolge außerhalb beschlossener Ortschaften stattfinden, also zum Beispiel auf Landstraßen oder Autobahnen. Aber diese Blitzmarathons, alle 3, fanden zu 80% innerorts statt. Ist ja auch interessant zu hören. Da muss man sich schon die Frage stellen, wo wird da der Schwerpunkt gesetzt? Ja? Die meisten tödlichen Unfälle halt auf Landstraßen, aber wir blitzen halt mal innen. Ist natürlich dann so eine Frage, wo man sich stellen muss, ist das nicht vielleicht der falsche Ansatz? Also grundsätzlich, mal abgesehen davon, dass es halt jetzt ohnehin meiner Meinung nach Quatsch ist. Ja, da kann ich ja so ein bisschen aus Erfahrung sprechen, wenn man im Lande wohnt, also wie in meinem Fall im Kreis Borken, dann ist bekannt, dass Kreis Borken mit der Unfallstatistik zumindest NRW-weit absolut führend ist. Wir haben natürlich unheimlich viele Landstraßen, aber es stimmt. Ich habe noch nie einen Kollegen von dir auf einer Landstraße bei 100 blitzen sehen. Noch nie. Mhm. Ja, das ist natürlich ein Problem. Das liegt aber auch dann hauptsächlich oder häufig halt nicht an den Kollegen, sondern es soll ja auch Vorgaben geben vom Innenministerium, wie viel Geschwindigkeitskontrollen oder Ahnungen halt vorzunehmen sind pro Jahr, pro Behörde. Und da muss man natürlich auch mal gucken, inwiefern kann eine Behörde diese Vorgabe erfüllen, ja. Moment, habe ich das richtig verstanden? Es gibt eine Vorwahl. Es soll sie geben. Also ich kann da jetzt auch jetzt, es gibt da jetzt keine schriftliche Bestätigung oder sowas. Ah, okay. Mhm. Aber es geht ja immer wieder durch die Presse, dass es die geben soll. Also schriftlich wird man da nichts finden, dass es jetzt da irgendwie eine Anweisung gibt, hier machen sie so und so viel, aber das bekommt ein Polizeibeamter wahrscheinlich auch gar nicht mit. Der hat nur noch die Anweisung. Da ist der Unfallschwerpunkt, da soll gelasert werden, nennen wir es mal so. So, ja, ungefähr. Das ist aber leider, wird halt nicht immer da gelasert, wo der Unfallschwerpunkt tatsächlich ist. Da können die Beamten aber nichts für, weil die halt auch nur das umsetzen müssen, was dann teilweise halt gefordert wird. Und das sind in der Regel auch dann wirklich häufig sehr hohe Zahlen. Deswegen würde ich sagen, danke, dass du die Anfrage gestellt hast und vielen Dank, dass du uns kurz erklärt hast, was da bei euch im Landtag passiert. Ja, kein Problem. Dankeschön. Dirk, bis dann. Tschüss. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.